Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Hallo Rainer, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch, es geht mir schon gut. Ich schreibe bloß diese blöde Mathearbeit und habe noch gar nichts gelernt. Das ist doch nicht so schlimm. Wann schreibst du denn die Arbeit? Am Freitag, also in 3 Tagen. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Ich kann Mittwoch bei dir vorbeikommen. Was hältst du davon? Am Mittwoch kann ich nicht. Da habe ich Fußballtraining. Ich habe auch am Donnerstag Zeit. Passt es dir denn besser? Super. Am Donnerstag habe auch ich Zeit.